Dankeschön. Übrigens, das war ein Stück von unserem Bassisten Wilmer Rotkraut. Hinterwald ist wie ein kräftig Supp und ein noch guter Schluck. So, und jetzt kommt etwas Historisches. Ein historisches Ereignis hier an diesem historischen Ort heute. Ist keiner von der Zeitung da? Nein, also. Wieder keine Presse. Unverschämtheit! Ist der Mario da? Der soll sofort einen neuen Film einlegen. Wir spielen jetzt erstmals im Kellertal die sagenumwobene Geschichte von Maltitz auf seiner Sau. Sau. Sau. Nicht zu verwechseln mit dem Schwein. Wer kennt denn die Story nicht? Ei, da komm mal her und hör gut zu. Da hinten ist der Wald. Trink mal noch zwei Bier und da siehst du Maltitz dort reiten.